Kundgabe 3821. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.07.1946. Dringende Mahnung zum Lösen von der Materie. Erfasset die Zeit und richtet euer Leben danach ein. Wer sich in dieser Zeit nicht von den Gütern der Welt zu lösen vermag, der wird einen schweren Stand haben in der letzten Zeit vor dem Ende. Denn ihm wird alles genommen werden, so er nicht zu den ganz Verworfenen gehört, denen alles gegeben werden wird, auf dass sie sich gänzlich von mir lossagen. Ich muss euch dann gewaltsam das nehmen, was ihr freiwillig nicht aufgeben könnt. Will ich euch davor retten, dem ganz zu verfallen, der euer ewiges Verderben will. Denn die irdische Materie ist sein Anteil und darf nimmer euer Lebensprinzip sein, sondern ihr sollet die Materie nur nutzen zur Deckung der nötigsten körperlichen Bedürfnisse, um eure Seele desto reichlicher bedenken zu können. Denn dies allein tut Not in der kommenden Zeit, weil euch nur noch kurze Zeit bleibt bis zum Ende. Füllet ihr sie aber aus mit der Sorge um euer leibliches Wohl, dann wird die Seele karg bedacht werden und unsäglich zu leiden haben, will ich sie noch erretten vor dem Untergang. Darum entzieht dem Körper alles Entbehrliche und bedenket damit euren Nächsten, der hilfsbedürftig ist, denn die Not wird groß sein durch meine Zulassung. Erkennet die letzte Zeit vor dem Ende daran, dass eine große Not über die Erde geht, die ihr allein nicht abwenden könnet und die noch verschärft wird durch meinen Willen, durch meinen letzten Eingriff vor dem Ende. Dann müsset ihr alle es erkennen, dass ich euch nur das Wenigste für den Körper belassen will, dass ich eure Sinne mehr auf die Seele, auf das Geistige richten will, und beuget euch ergeben meinem Willen. Lasset den Körper unbeachtet und sorget nur noch für eure Seele. Dann übernehme ich die Sorge um euer leibliches Wohl und erhalte euch bis zum Ende. Und ihr werdet auch den letzten Lebensabschnitt ertragen können, weil ich euch helfe. Und so machet euch frei von aller irdischen Materie, löset euch im Herzen davon und was ihr besitzet, teilet gern mit dem Nächsten, der hilfsbedürftig ist. Und ihr werdet trotz äußerlich einfachster Verhältnisse nicht zu darben brauchen. Ihr werdet leben und wirken können, weil eure Seele doppelt empfängt, was euer Körper hingibt. Ich muss euch die irdischen Güter nehmen, so ihr sie nicht freiwillig aufgebet. Ich muss eine gewaltsame Lösung bewerkstelligen, so ihr zu schwach seid, euch selbst davon zu trennen. Um weites besser jedoch ist, so ihr die Trennung im Herzen zuvor schon vollzieht, so ihr euch nicht mehr zum Sklaven der Materie machen lasset, sondern frei aus euch heraus mir alles anheimstellt, so ihr alles, was ihr besitzet, mir aufopfert. Dann gebe ich euch zurück, was ihr benötigt, und mache euch auch das irdische Leben leichter, und ihr werdet die Zeit bis zum Ende recht nützen für die Seele. Denn so ich euch sage, dass euer Leben nur noch kurz ist, wofür sorget ihr dann noch ängstlich? Alles irdische Gut müsstet ihr zurücklassen mit eurem Leibestode. Die Seele aber bleibt noch daran gekettet, auch im geistigen Reich, so sie sich nicht zuvor schon gelöst hat, auf Erden. Und dazu will ich ihr verhelfen, auf dass sie auf Erden schon überwinden lernet und frei wird von jeglichem Verlangen danach. Löset euch von der Materie. Diesen Ruf lasse ich dringlicher denn je erschallen, denn die Sorge um eure Seele ist das Wichtigste in kommender Zeit. Amen.